Weiß ist gewonnen, wir blenden es macht. Die Ringe ruht gedrängt, zum Abschied einen Kuss. Wenn er mich schnell und am Faust seine Gefährte töten muss.